Ich bin faul und ich bin dumm, sitze nur zu Hause rum. Hab keine Ambition zur Arbeit, baut ein MC reine Wahrheit. Etwas Gutes hat die Sache, die nicht hier, sondern ich mache Scheiß auf eure Äußerungen. Geht vom Staat die Mente dumm. Keine Lust mehr auf zu stürzen, ist euch dabei zu sind. Will keine Stifte mehr abkauen, lieber auf die Kacke hauen. Ich bin faul und ich bin dumm, ich sitze nur zu Hause rum. Hab keine Ambition zur Arbeit, faul, dann ist die reine Wahrheit. Ich bin faul und ich bin dumm, ich sitze nur zu Hause rum. Hab keine Ambition zur Arbeit, faul, dann ist die reine Wahrheit. Und der Track hat das.